Die Runen bewahren die größten Geheimnisse. Sie enthüllen uns das Mysterium des Aufbruchs und der Wiederauferstehung von Osiris, welche die des orphischen Eies ist. Die Unsterblichkeit, die wir hier beschrieben haben und die das Herz selbst des esoterischen Hitlerismus ist. Von dem polaren Hyperborea aus haben sich die Arier über die ganze Erdenwelt verbreitet bis zu ihren Grenzen hin. Sie waren es, die die ersten Zivilisationen in China, Indien, Ägypten und die von Tiahuanaco schufen. Deswegen wundern wir uns nicht darüber, wenn wir entdecken, dass das Mysterium von Osiris ein runisches Mysterium ist, das in Runen ausgedrückt wird im Namen desselben Gottes wie desjenigen des Baumes Irminsul. Somit gehört es zum hyperboreischen Christianismus der Ursprünge. Os, Ir, Is. Drei aufeinanderfolgende Runen bilden den Namen Osiris. Die Rune Os ist die Nummer 4 im Futhark Wotans. Sie entspricht eigentlich Wotan. Es ist die polare Rune, ihr Tier ist der Bär, das Sternenbild des Bären. Arktikos, Land der Bären, arktischer Pol, Hyperborea. Die Rune Ür ist die des Todes, die des Aufbruchs des Divya, des Asen-Wotans, des Osiris, der Verlust des ersten Hyperborea. Die Rune Is stellt Ella dar, die entflieht und einmal draußen sich in ihrem Dasein behauptet, sich als Is-Is betätigt, Isis. Und es ist im magischen Amor, in der Treue, der Ehrlichkeit und der Ehre, mit denen sie die verstreuten Teile des Gemahls wiedererlangen kann, um eines Tages seine Vollständigkeit wiederherstellen zu können, die absolute Persönlichkeit des wiedererstandenen Osiris, mit Hilfe des Sohnes des Todes, des Sohnes des Menschen Horus. Die Rune des magischen Amor ist Ehe. Durch diese Amor erhält man das Heil, die Rettung und auch die Rune Sieg. Heil war der Gruß der germanischen Troubadoure, der Minnesänger, Söhne der Vouvre Salde. Er wurde vom esoterischen Hitlerismus bestätigt, zusammen mit der Doppelrune Sieg. Sieg, Heil, Heil Hitler. Wir, der Sieg, die Erweiterung des Ich, erfüllt sich somit durch die runische Einweihung, durch die runische Yoga und Kabbala. Nos, also wir, ist die Rune Os von Osiris Wotan, zusätzlich der Rune Naut, N, die Nummer 8 des Futhark Odins. Die Rune Ehe, von der anderen Seite aus gesehen, Amor ohne Amor, Liebe ohne Liebe, die Wiederauferstehung, die Nummer 8 der Unendlichkeit, die gleichzeitig eine Rune ist. Der Sieg, die Rune Gibur, verstärkt durch Is-Is, El-A-El, wiederhergestellt, verwandelt sich in das Hakenkreuz, Swastika, des esoterischen Hitlerismus und auch des Bö im alten Tibet. Das ist die urnordische Himmelssymbologie. Hier wurde der Tarot, auch ein runischer Name, erzeugt, der ein Buchenstab war, ein Buch aus Zweigen der Buche, von den Zigeunern verfälscht, genauso wie die Schrift des Baumes, der Okam der Kelten und Druiden und der I Ching. Die wahre Kabbala ist auch nordisch-hyperboreisch. Es ist die orphische Kabbala, phonetisch und zugleich numerisch, von Mantras und Mudras, die Stula Kabda, die Hiranyagabra Kabda. Die nordischen Buchenstäbe, in denen sich der Begriff der kabbalistischen Trilogie der drei Mütter, den Nornen, befand, deren sich im 11. Jahrhundert die Juden Kassides bemächtigten, als sie vom Orient an den Rhein gelangten. Das Christentum hat schon Schaden angerichtet mit großen Zerstörungen an Seelen der teutonischen Völker. Nur die Juden haben die verfälschte germanische Kala bewahren können. Auch den Davidstern haben sie sich angeeignet, die Rune Hagal, mit den 6 Armen oder Spitzen, die die Hyperboreer nach Ägypten gebracht hatten und die danach das Siegel Salomons wurde. Nur im 12. Jahrhundert erscheint der Name Kabbala. Doch die nordische germanische Kala hat ihren Ursprung im atlantischen Hyperborea. Das germanische Kal sagt, Aus der Türe des Nordens kommt das Gute und das Böse. Von Hyperborea her weht der geistige große Wind. Es ist Wotan, es ist das Gute, Gott, Gut, Gute, ein germanisches Wort. Von dort, vom Norden her, breitet sich ein ursprünglicher runischer Laut aus, den man in den Luren der Sehnsucht, in den patriarchalischen Eichenwäldern hört und die den arischen Helden in den Pilger der großen Sehnsucht verwandeln, in den Hüter der Morgenröte, des Morgensternes. Denn was Hyperborea wirklich war, ist schon nicht mehr möglich festzustellen. Es war kein Kontinent, keine sichere Erde an einem festen Platz im planetarischen Raum. Hyperborea war jenseits des Gottes der Kälte und des Sturmes. Hyperborea ist der Held selbst, der sich teilte und am Baume der Schöpfung kreuzigte, untergetaucht in der Woge des Schreckens. In ihm war Hyperborea. Nun ist er draußen. Allein die Runen werden es zulassen, dass es sich wieder verinnerlicht, in die innere Erde eindringt, in die hohle Erde. Vom Himmel gebrachter Stein, sagt Wolfram vom Eschenbach. Das ist der Gral, die zerbrochene Krone Luzifers, der Venus. Edelstein, Himmelsstein, Stein und Stern sind beinahe dasselbe. Ein Stern fiel vom Himmel und überflutete Hyperborea, den Polsprung auslösend. Doch der Stern hatte sich schon dort geteilt, auf der anderen Seite des Himmels. Venus hatte ihre Krone bereits verloren, der Komet Venus umgewandelt in einen Stern ohne Krone, möglicherweise ein künstlicher Planet. Hyperborea, das erste, ging verloren an der Grenze des fünften Himmels, wo sich Wotan Luzifer kreuzigte, um die Runen zu entdecken, die die Unsterblichkeit der Helden, der Krieger, wiedererlangen würden. Die absolute Persönlichkeit und die Möglichkeit, einen Sprung zu tun jenseits alles Geschaffenen, aller Illusion, durch Sunya, die schwarze Sonne.